Nächst einmal zu der prinzipiellen Einschätzung. Man muss sich klar machen, wenn man damals über Deutschland, Frankreich, England und so weiter redet, dann vergleicht man das immer mit dem, was man kennt, also wie es heute ist, souveräne Staaten. Das war aber in dieser Zeit 1920 nicht gegeben. Der Erste Weltkrieg war 1,5 Jahre erst her. Der Versailler Vertrag war jetzt sozusagen abgeschlossen, aber war noch nicht komplett ratifiziert. Deutschland war noch kein souveräner Staat. Was passierte, wurde eigentlich von der Entente, also den Siegermächten, bestimmt. Das dokumentiert ein wenig dieses Schreiben von Dr. Gradnauer. Das war der Ministerpräsident Freistaat Sachsen zu jener Zeit, der so ganz klar sagt, also wenn eine Revolution siegen würde in Deutschland 1920, würde das die Entente, die Siegermächte, würden das nicht tolerieren. Genauso wenig würden sie eine rechtsradikale Regierung tolerieren. Also das, was letztendlich bei dem Kapp-Putsch herausgekommen ist, ist auch das, was die Entente nur zugelassen hätte. Das schicke ich deswegen voraus, weil es ja so Leute gibt, die sagen, ja, da hätten wir es fast geschafft. Die Revolution stand sozusagen vor der Tür, noch einen Schritt mehr und dann hätten wir das. Also so leicht kann man sich das nicht machen. Zunächst etwas dazu, wie der Rechtsradikalismus in Deutschland entsteht oder das, was wir heute unter Rechtsradikalismus fassen. Den gibt es natürlich auch schon im Kaiserreich. Da gibt es so kleinere Gruppierungen, meistens sind das so Germanensekten, so spinnerte Leute. Und es gibt den Alldeutschen Verband, das ist keine Partei in dem Sinne, sondern ja, so ein Netzwerk rechtsradikaler, obwohl es den Begriff da nicht gibt, also rechter bürgerlicher Leute. Alldeutscher Verband heißt, dass sie praktisch alle, überall wo Deutsche leben, Deutsche aller Zungen sozusagen, in einem großen Land vereinigen wollen. Und die meisten Deutschen außerhalb des Deutschen Kaiserreiches leben in Österreich-Ungarn, womit also dieser Alldeutsche Verband mit der Realpolitik immer heftig ineinander stößt und gar nicht so gern gesehen ist. Insgesamt sind es auch nur 20.000 Leute, das spielt also vor dem Krieg keine große Rolle, aber mit dem Ersten Weltkrieg ändert sich alles. Diese nationalistische Propaganda wird auf einmal Staatspropaganda. Die vom Alldeutschen Verband verkündeten Inhalte sozusagen werden massentauglich und er bekommt immer mehr Mitglieder, immer größeren Einfluss. Und dann gibt es ja 1917 diese Spaltung bei den Linken. Also aus der SPD spaltet sich die USPD ab, mit Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, diese ganzen Geschichten, die damit zusammenhängen. Und parallel ist das, was sich auf der Linken tut, auch das auf der Rechten zu sehen. Parallel zur USPD gründet sich auf der Rechten die Deutsche Vaterlandspartei. Und die Deutsche Vaterlandspartei 1917 gegründet von Wolfgang Kapp. Und der Chef von der Deutschen Vaterlandspartei ist dieser Mann, Admiral von Tirpitz, der also die deutsche Hochseeflotte gegründet hat. Das ist so ein Lieblingskind von Wilhelm II. Gewesen. Und Tirpitz tritt während des Krieges zurück von seinem Amt als oberster Admiral, weil ihm die Kriegsführung von Wilhelm II. Zu lasch ist. Er will also noch mehr den uneingeschränkten U-Boot-Krieg, große Annexionen von Ländern und so weiter. Also will einen härteren Krieg führen als Wilhelm II. Wilhelm II. Gilt der Deutschen Vaterlandspartei als eher so ein Weichei. Übrigens auch Wolfgang Kapp. Und Wolfgang Kapp selber kommt eigentlich aus den USA, ist auch in den USA geboren. Sein Vater ist ein 48er Revolutionär gewesen, musste emigrieren, war in den USA auch relativ angesehen, hat sogar war für Einwanderung zuständig, hat den Wahlkampf von Abraham Lincoln mit protegiert, tritt gegen die Sklaverei auf und so weiter und so fort, ist aber immer ein deutscher Nationalist gewesen und wollte immer sozusagen auch zurück nach Deutschland. Und nachdem sich 1871 dieses Kaiserreich dann gegründet hat, ist für Wolfgang Kapp, seinem Sohn, also die Stunde dann gekommen. Ein paar Jahre später siedelt er also zurück nach, siedelt die Familie zurück nach Deutschland. Und Kapp ist eigentlich ein hochausgebildeter bürgerlicher Verwaltungsbeamter, kann man sagen. Schlagende Verbindungen, all diese ganzen Sachen, normaler Werdegang. Und vor dem Ersten Weltkrieg natürlich immer nationalistisch-patriotisch, aber erst im Krieg, also entwickelt sich dann diese Radikalität immer mehr. Und wie gesagt, er wird dann der Mitbegründer oder hauptsächliche Kraft der Deutschen Vaterlandspartei, die also für diese Kriegsziele einsetzt und eigentlich Wilhelm II. Absetzen möchte. Man möchte den Kronprinzen als Chef haben, weil man von dem erwartet, dass der also diesen Krieg mit größerer Gewalt sozusagen umsetzt. Die Tirpitz ist der nur formal der Vorsitzende, der eigentliche Strippenzieher ist Kapp. Aber der Krieg geht ja verloren, bekanntlicherweise. Und damit geht dann auch die Deutsche Vaterlandspartei unter. Es wird dann aber eine Nachfolgepartei gegründet, schon gleich 1918, 19, die DNVP, Deutsche Nationale Volkspartei. Und die Deutsche Nationale Volkspartei, da ist auch wieder Kapp drin. Das ist dann die, ja, das große rechte Sammelbecken erstmal in der ersten Zeit der Weimarer Republik. Und ist auch die einzige Partei, die dem Kapp-Putsch gegenüber, also sehr, also sie ist nicht komplett auf der Seite, aber sie macht auch nichts dagegen. Kapp ist, wie gesagt, ein hoher Funktionär in der deutschen DNVP, aber spielt, also ist auch dann da nicht der Vorsitzende, spielt da nicht die erste Geige. Tirpitz selber spielt nach dem Krieg keine Rolle mehr. Der ist dann älter geworden oder zu alt geworden und der ist also nach dem Krieg nicht mehr zu gebrauchen. Im Krieg für den Rechtsradikalismus spielen vor allen Dingen diese beiden Generäle nochmal eine große Rolle. Namen habt ihr sicherlich schon gehört, Ludendorff und Hindenburg sind auch soweit bekannt. Die beiden werden deswegen so berühmt, weil in Ostpreußen die russische Armee unterschätzt wird. Es werden also große Teile Ostpreußen von der russischen Armee besetzt. Und dann werden die praktisch gerufen in den Generalstab und sie schlagen dann die Russen in mehreren großen Schlachten. Schlacht von Tannenberg, vielleicht habt ihr den Begriff mal gehört, spielt eine Rolle. Jedenfalls sind das zwei Schlachten, dann sind die Russen geschlagen. Und dann ist Hindenburg der Retter von Ostpreußen und Ludendorff, der das eigentlich gemanagt hat, so der zweite Mann, ist dann also ebenfalls angesagt. Kapp lebt in Ostpreußen, er hat ein großes Rittergut. Er ist also diesen beiden Generälen nicht nur zu tiefsten Dank verpflichtet, politisch, sondern auch ganz persönlich. Sie haben ihn praktisch Haus und Hof gerettet. Und er kennt aus dieser Zeit dann Ludendorff persönlich. Also er schreibt ihn an, er besucht ihn auch in seinem Hauptquartier. Und da beginnt also eine politische und auch persönliche Freundschaft, die also dann über die Jahre trägt und für Kapp-Putsch von großer Bedeutung werden wird. In diese Planungen des Ersten Weltkriegs gehört dieses Land hinein, das es dann doch nicht gegeben hat, sondern nur eine kurze Zeit, das Land Oberost. Das sind die Gebiete gewesen, die Deutschland, nachdem die Russen geschlagen sind, also praktisch von Russland besetzt hatte. Da gab es einen Stellungskrieg, das ging dann nicht mehr weiter in dem Krieg und hat man gesagt, was machen wir aus diesen Gebieten? Und da kam man auf die Idee, da machen wir jetzt das Land Oberost raus. Das ist eine Idee, die im Krieg entstanden ist. Man wollte einen deutschen Vasallenstaat praktisch errichten, da soll es dann ein eigenes Königtum geben, das aber eben den Deutschen dann sozusagen untertan. Es wurde eigene Währung rausgegeben, es wurde alles mögliche, eigene Pässe und so weiter. Das hat alles Ludendorff organisiert, dieses Land Oberost. Die Idee war, das natürlich wirtschaftlich auszupressen. Man hat sich allerdings total verhauen damit, weil dieses Land eben wirtschaftlich gar nicht entwickelt war. Man musste erstmal überhaupt 18.000 Soldaten dahin, musste eine Infrastruktur aufbauen, Straßen und so weiter. Bevor man damit fertig war, war der Krieg verloren und das Land Oberost, daraus wurde nichts. Die Idee aber, die mit diesem Land Oberost zusammenhing, war, dass Königsberg, das ihr da seht, in Ostpreußen natürlich dann nach einem siegreichen Ersten Weltkrieg eine große Handelsmetropole gewesen wäre, weil die ganzen Warenströme da durchgelaufen wären. Also Königsberg wäre in diesem Fall eine Riesenstadt geworden und sehr wichtig. Und das hat natürlich Wolfgang Kapp, der in Königsberg, insbesondere in Ostpreußen, eine große Nummer war, war das natürlich ein Projekt, was er also mit verfolgt hat. Nun kam es mit dem Krieg ganz anders, sozusagen entgegengesetzt. Der Vertrag von Versailles sah ja nicht nur die wirtschaftlichen Härten vor, die da links sehr drastisch dargestellt sind, sondern eben auch die Gebietsabtretung. Und ihr seht da auf der rechten Seite, Ostpreußen wurde dann vom restlichen Reich abgetrennt. Es wurde dieser Korridor, der zu Polen geschlagen wurde, weil Polen hat gesagt, wir wollen einen Zugang zum Meer, wurde gesagt, okay, dann schneiden wir ein Stück aus Deutschland raus. Das Problem war, dass dann Ostpreußen abgetrennt war, was natürlich wirtschaftlich totale Probleme, klar, wenn man da noch eine Grenze hat und Warenverkehr hin und her. Das heißt, Ostpreußen wurde keine große Metropole, Königsberg, nach dem Krieg, sondern es wurde eher ein wirtschaftliches Problemgebiet. Und das war einer der Gründe, unter anderem für den Wolfgang Kapp, also radikal gegen diesen Versailler Vertrag und sich gewendet hat. Für den Putsch sehr wichtig sind die sogenannten Baltikumer. Das ist eine Geschichte, die auch mit dem Versailler Vertrag zu tun hat. Diese baltischen Länder, Estland, Lettland, Litauen, gehörten ja vor dem Ersten Weltkrieg zu Russland. 1918 haben die westlichen Alliierten gesagt, wir unterstützen die Unabhängigkeit dieser Staaten, und zwar mit der Idee, dass man Russland schwächen wollte. Man wusste nicht, ob die Sowjetunion da Sieger bleibt, das war auch egal. Wichtig war, dass man hier jetzt drei unabhängige Länder hatte, die sozusagen für den Westen da dann die Handelswege und so weiter freihielten. Diese drei Länder wurden also 1918 unabhängig erklärt von Russland. Und jetzt hätte man, um ihre Unabhängigkeit zu wahren, denn es ist klar, dass die Sowjetunion sich jetzt nicht einfach da drei Länder unabhängig erklären lässt, war damit zu rechnen, dass es dort Angriffe gibt, die ja auch dann erfolgt sind. Wir müssen diese Länder schützen. Dafür hätte man englische und französische Soldaten dahinstellen müssen. Jetzt war der Krieg zu Ende. Auch Engländer und Franzosen wollten nach Hause. Und sie mussten also ihre Truppen natürlich dann auch reduzieren. Und dann hat man einfach einen Zusatzvertrag zum Versailler Vertrag abgeschlossen und Deutschland dazu verpflichtet, sein Ostheer nicht abzuziehen. Deutsche Truppen sollten diese Gebiete, die Unabhängigkeit, verteidigen. Da waren sie zu verpflichtet. Das war exterritorial, die Regierung hatte da gar keinen Bock drauf, aber sie konnte das gar nicht verhindern, weil es eben Teil dieses Zusatzvertrages war. Jetzt war Revolution, was natürlich auch viele Soldaten auf sich selbst bezogen haben, sind die natürlich abgehauen, nach Hause und so weiter. Es wurden immer weniger Soldaten und deswegen hat man dann Freiwillige geworben, um diese baltischen Staaten, die Unabhängigkeit sozusagen, dort zu gewährleisten. Gemanagt hat das, man hat die Leute auch damit gelockt, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass man gesagt hat, wenn ihr einen Monat für die lettische Unabhängigkeit kämpft, dann kriegt ihr ein Stück Land und die lettische Staatsbürgerschaft. Das war für viele Leute, die im Ersten Weltkrieg wurzellos gewesen sind, durchaus ein Angebot, wo sie gesagt haben, das nehmen wir mal an, einen Monat kriegen wir schon noch rum irgendwie. Es ist dann gekommen, dass die Sowjets versucht haben, diese Staaten wieder in ihren Machtbereich einzuholen. Und die deutschen Freikorps haben dann auf der Seite der Letten gekämpft. Organisiert hat das ihr General von der Goltz, das war so ein antibolschewistischer General, der schon 1918 eingesetzt war in Finnland, wo eine bolschewistische Revolution drohte, und der hat das dann im Baltikum sozusagen gemanagt. Was jetzt eben bei den Bildern davor gesehen habt, da stand noch diese, mit diesen Pfeilen. Es gab im Baltikum eine sehr große deutsche Minderheit, die sogenannten Balten oder Baltendeutsche, würde man heute sagen. Früher sagte man einfach nur Balten. Die lebten da schon seit über 500 Jahren, bildeten aber so eine Oberschicht, also Rittergutsbesitzer und so weiter. Die lebten aber da, wie gesagt, schon 500 Jahre. Die waren im Ersten Weltkrieg teilweise auf russischer Seite, russische Soldaten oder vor allen Dingen Offiziere und Generäle gewesen. Vielleicht habt ihr schon mal, ist euch mal aufgefallen, wenn ihr so alte Berichte liest, dass viele russische Generäle so deutsche Nachnamen haben. Das kommt daher, dass viele eben aus diesem Baltikum stammten oder aus anderen Gebieten, aber viele eben aus diesem Baltikum. Diese Balten haben auf der Seite der Letten, weil sie ja keine deutschen Staatsbürger waren, für die Unabhängigkeit Lettlands gekämpft. Nachdem die Unabhängigkeit Lettlands von der Sowjetunion sozusagen mit deutscher Freikorpshilfe dann da gemanagt worden war, drehte sich das auf einmal um. Da haben die Balten gesagt, also die Letten gesagt, die baltischen Rittergutsbesitzer, die müssen ihre Rittergüter jetzt abgeben. Also es wird jetzt anders verteilt, da hatten die natürlich keinen Bock drauf. Dann gab es einen Krieg von den Baltendeutschen gegen die Letten, also sozusagen intern nochmal, wo natürlich die deutschen Freikorps dann auf der Seite der Deutschen sich dann, der Balten da gekämpft haben. Gemanagt hat diese ganze Sache da vor Ort auch ein Mann, der dann im Kapuzsch noch eine Rolle spielt, zumindest so im mittleren Bereich. Das ist der Major von Bischof, das nannte sich dann Eiserne Division, die dann da kämpften. Und nachdem sie allerdings nicht erfolgreich waren, weil die Letten natürlich britische Unterstützung hatten, sollten sie abgezogen werden. Also die Engländer und Franzosen haben gesagt, diese ganzen Freikorps-Typen, die müssen jetzt weg da, weil sie diesen unabhängigen lettischen Staat sozusagen bedrohen und jetzt auf eigene Kappe kämpfen wollen. Und dann sind die so weit gegangen, dass sie dann offiziell in russische Dienste übergegangen sind, also noch einen Schritt weiter gegangen sind. Es gab nämlich russische Einheiten, die hatte man schon während des Ersten Weltkriegs aus Kriegsgefangenen aufgestellt. Das waren meistens Offiziere, die also gegen die Sowjetunion, also das revolutionäre Russland, kämpfen sollte. Und einen Teil davon hatte man dann ins Baltikum geschickt. Und dieser Typ da, der Bermond heißt er eigentlich nur, der war dann sozusagen der Chef von denen. Dieser Bermond, der sich dann kurz vor einem wichtigen Angriff auf einmal als Fürst Bermond darstellt, also was der wirklich war, weiß man nicht. Also wahrscheinlich war es ein russischer Offizier. Was an ihm auffällt, also was mir zumindest aufgefallen ist, ist ein ziemlich wichtigtuerischer Mensch. Es gibt 6, 7 Aufnahmen von ihm und es ist immer zu sehen, er hat ja da ziemlich viel Orden an der Brust, dass er sich immer, egal in welcher Position, so in die Kamera dreht, dass man wirklich jedes Abzeichen und jeden Orden immer sehen kann. Das fällt wirklich auf, ist wirklich sehr witzig. Also das scheint ihm sehr wichtig zu gewesen sein. Dieser Typ jedenfalls ist Russe und er sagt dann einfach, er vereidigt diese ganzen Freikorps auf seine Kappe und dann kämpfen die praktisch nicht mehr unter deutscher Hoheit, sondern auf eigener Kappe unter russischer, werden dann aber von den Letten und den Briten zerschlagen. Und das ist dann sehr wichtig, das ist Ende 1919, also alles spielt sich schon nach dem Ersten Weltkrieg ab, 1919, und im Oktober 1919 ist der wichtige Angriff von dieser russisch-deutschen Truppe da auf Riga. Die nehmen Riga nicht ein, die Sachen fahren sich da fest, dann gibt es vehemente britische Unterstützung für die Letten und die werden dann also geschlagen, eingekesselt und fast wäre die Geschichte der Freikorps im Baltikum damit zu Ende gewesen, weil sie also vor Riga praktisch eingekesselt gewesen sind. Ja, da will ich jetzt mal kurz überspringen. Diese eingekesselten baltischen Truppen werden dann rausgehauen von einem Freikorps, das dann so eine Art legendäre, für die Rechtsradikalen so einen legendären Ruf hat, die Sturmabteilung Ross. Bach, das ist so ein Typ Rossbach, der im Westpreußen hängt. Westpreußen ist das Stück, was also polnisch wird. Die Leute verlieren also da ihre Unterkünfte und so weiter und sagen sich, sie organisieren sich jetzt im Grenzschutz Ost und die sagen sich, wir hauen jetzt diese Leute da raus aus Riga und fahren also mit Zügen dann und marschieren da zu Fuß hin gegen, obwohl die deutsche Regierung alles dicht gemacht hat, Grenzen dicht gemacht hat, keine Unterstützung mehr laufen darf im Baltikum. Sie widersetzen sich, marschieren quer durch Ostpreußen, setzen sich in Zug und hauen dann diese Freikorps-Leute da raus. Und deswegen ist der Rossbach, der dann später sich mit seinen Leuten auf alle möglichen Güter verteilt, in Brandenburg, Schlesien und so weiter und Pommern, für diese Leute ein großer Mann. Und er spielt dann auch beim Kapuzsch eine Rolle. Diese ganze Geschichte endet also Anfang 1920. 1920 sind diese Freikorps aus dem Baltikum wieder nach Deutschland zurückgeholt worden, weil die Entente halt, also die Siegermächte, gesagt haben, wir müssen die müssen da weg. Sie stören sozusagen die Geschichte. Diese ganzen Freikorps sind aufgerufen worden unter einem großen Sammelbegriff Kampf gegen den Bolschewismus. Das hier ist kein rechtsradikales Plakat. Ihr seht da unten links die Reichsregierung Noskes, also von der Regierung rausgegeben. Unter Bolschewismus versteht man damals allerlei. Zum einen der Kampf also gegen den inneren Feind, KPD, SPD, USPD vor allen Dingen, aber eben auch die Sachen in der Sowjetunion, beziehungsweise die Grenzkonflikte mit Polen und Russland, die es damals gibt. Und ihr seht diese wunderschönen Monstren, die da immer drauf sind. Ist es vielleicht mal aufgefallen, derzeit tauchen die überall auf. Ich beschäftige mich so ein bisschen mit Ästhetik und so weiter. Das hat einfach damit zu tun, dass das die Zeit ist, wo der erste King Kong-Film in den USA gedreht wird. King Kong und die weiße Frau. Und es ist wirklich so, dass deswegen auf einmal solche komischen monströsen Figuren auf solchen Plakaten in Erscheinung treten. Die Armee in Deutschland muss aufgrund des Versailler Vertrages reduziert werden auf 100.000 Soldaten. Mit diesen ganzen Freikorps und so weiter sind es aber 400.000. Und da gibt es jetzt mehrere Abrüstungswellen sozusagen. Es sollen 200.000 oder 100.000 Soldaten werden. Und 100.000 Soldaten, muss man sagen, ist für so eine Situation, wie sich Deutschland 1920 befindet, jetzt nicht unbedingt sehr viel an Personal. Deswegen sucht sich die Regierung Lücken, wie man vielleicht doch noch ein paar Reserveeinheiten da irgendwie aus dem Boden stammen kann. Da gibt es also drei, die ich kurz erwähnen will, weil die sehr wichtig sind im Gesamtzusammenhang. Das eine sind die Einwohnerwehren, wo eigentlich hier dieses Plakat, was ja eher schon eine Karikatur ist, relativ deutlich darstellt, um was es da geht. Das ist eine Art Hilfspolizei. Die haben auch keine Uniformen und so weiter und treten also als Beschützer da mehr oder weniger in Erscheinung. Die sind keinen großen Kampfwert. Sie treten teilweise auf der Seite der Kapp-Leute auf, teilweise auch nicht. Im Wesentlichen sind es die Waffenlieferanten für die Arbeiterwehren, weil man weiß natürlich, wo diese Leute wohnen. Die werden dann meistens irgendwie zu Hause besucht, die Gewehre werden abgenommen und da kommen also viele Knarren her. Das andere, die sind also ganz anders zu bewerten, sind die Zeitfreiwilligen, die gehören richtig zur Armee als Reserve sozusagen. Die sind nicht in den Kasernen, sondern es gibt dann immer so am Wochenende oder manchmal auch eine Woche lang Übungen mit denen und die sind also fast alle auf der Seite, also einzusetzen von Kapp dann. Und eine weitere Organisation, die wichtig ist, die Technische Nothilfe. Es gibt ja in dieser Zeit sehr viele Streiks und vor allen Dingen auch Streiks sogenannter lebenswichtiger Unternehmen, das heißt also Gas, Wasser, Werke und so weiter. Und um diese Versorgung aufrechtzuerhalten, wird von einem Freikorps der Garde-Kavallerie-Schützendivision in Berlin die Technische Nothilfe aufgebaut, also um eben diese lebenswichtigen Betriebe im Zweifelsfalle am Laufen zu halten. TENO abgekürzt, heute Technisches Hilfswerk, also geht direkt darauf zurück. Also man kann sagen, eine Streikbrecherorganisation. Diese drei Organisationen sind also recht wichtig. Unmittelbar vor dem Kapp-Putsch gibt es zwei Dinge, die den Putschisten völlig in die Hände arbeiten, aber die nicht sozusagen im weiten Vorfeld jetzt organisiert worden sind. Die sind aber trotzdem von großer Relevanz. Das eine ist, es gibt ja bis 1919 immer noch Bemühungen der Linken, die Räteidee umzusetzen, das Rätesystem umzusetzen. Das stirbt praktisch mit der Ratifizierung des Betriebsrätegesetzes Anfang 1920, im Januar 1920. Betriebsrätegesetz heißt, es gibt also jetzt keine, die Idee war ja Sozialisierung der Fabriken, das heißt, die Leute, die drin arbeiten, die Betriebsräte sind nicht nur mitbestimmend, sondern sind diejenigen, die der Betrieb gehört, die das also alles zu bestimmen haben. Das stirbt mit dem Betriebsrätegesetz. Betriebsrätegesetz heißt, es gibt jetzt sozusagen tariflich vereinbart nur eine Mitbestimmung, die festgelegt wird. Dagegen mobilisieren die Linken eine riesige Demonstration, wie hier zu sehen ist, am 13. Januar 1920 vor dem Reichstag. Dieses Bild zeigt eigentlich schon ganz schön die Situation. Man verkalkuliert sich komplett. Es kommen über 100.000 Leute auf dem Wiese da vor dem Reichstag zusammen. Es sind nur 300 Polizisten da, die irgendwie diese 100.000 Leute da oder mehr abschirmen sollen. Die Organisatoren sind völlig überfordert, es gibt praktisch keine Abschlusskundgebung, es wird nur geschmettert, ja, scheiß Betriebsrätegesetz und so weiter. Die Leute bleiben dann eigentlich da so stehen und ihr seht das da sehr schön, keine Absperrungen und so weiter gibt es. Man geht an die Leute ran, das ist damals so üblich, dann wird geschubst, gedrängelt, das sind natürlich unglaublich viele Leute, da sind es wenig Polizisten, geht hin und her, ein paar Polizisten werden verdroschen, Waffen werden ihnen abgenommen und so weiter und irgendwann schießen die dazwischen. Und dann gibt es 41 Tote. Das ist die Demonstration mit den meisten Toten in der Geschichte Deutschlands. Also 41 Tote, das gibt es sonst nirgendwo. Und daraufhin verkündet Ebert, Reichspräsident Ebert und die Regierung Bauer, den Ausnahmezustand. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt sind Streiks von lebenswichtigen Unternehmen verboten. Pressefreiheit ist eingeschränkt. Also der Notstand ist im Grunde genommen hier schon aus. Und Demonstrationen sind verboten seit Januar, was natürlich so einer Putschsituation sehr hilfreich ist. Und das andere, was noch wesentlich ist, ist im Zuge dieser ganzen Abrüstungsgeschichten der General Walter von Lüttwitz, der eine große Rolle spielt, unglaubliche Machtbefugnisse bekommt. Er bekommt den Oberbefehl über die Truppen in Ostpreußen, über Berlin-Brandenburg und so weiter. Also er wird im Januar zu einem sehr wichtigen, mächtigen Militär. Das sind die beiden Oberputschisten. Kapp auf der linken Seite hatte ich schon vorgestellt und auch Lüttwitz auf der rechten. Politisch ist zu ihnen zu sagen, dass sie sehr unterschiedlich sind. Kapp ist jemand, der also politisch die Linken hasst und von Kindesbeinen an praktisch also antisozialistisch eingestellt ist und da alles Mögliche unternimmt, während der General von Lüttwitz eigentlich politisch relativ unbedarft ist. Der ist aufgewachsen im Kadettenkorps. Es gibt ja in Preußen früher dieses System, dass man als Kind schon aufgezogen wird in speziellen Schulen und also von Kindesbeinen an zum Offizier gedrillt wird. Er denkt also nur in militärischen Kategorien und im Ersten Weltkrieg dann entsprechend dann radikalisiert, traumatisiert und so weiter. Aber er ist vor allen Dingen ein Soldat und ihm ist das politische System fast egal. Er ist sogar jemand, der sagt, von ihm aus könnte der Reichspräsident Ebert Reichspräsident bleiben, wenn nur diese Soldaten halt Soldaten bleiben können. Das Problem ist nämlich jetzt, dass diese Marinebrigaden, die beiden, die es gibt, die sollen abgerüstet werden. Gehört also zu dieser Reduzierung hinzu. Es ist so, dass man versucht, von diesen 400.000 Soldaten so viele wie möglich in den Staatsdienst zu übernehmen. Also Polizei, zum Beispiel die ganze SIPO, Sicherheitspolizei, besteht aus ehemaligen Freikorps-Soldaten. Bei der Bahn, bei der Post, überall versucht man, diese Freikorps-Leute unterzubringen. Diejenigen, die natürlich im Baltikum gekämpft haben und jetzt erst später sozusagen nach Deutschland zurückkommen, für die gibt es die Möglichkeiten nicht mehr, weil 400.000 Leute kriegt man natürlich nicht unter. Und zwei Marinebrigaden gibt es noch 1920. Eine hatte man schon vorher aufgelöst. Das ist eben die Marinebrigade Erhard, das Emblem links, und die Marinebrigade Löwenfels. Diese beiden Brigaden stehen in Kontakt und ziehen den Putsch am 13. März 1920 durch, wobei die Marinebrigade Erhard in Berlin einmarschiert, was ich jetzt gleich nochmal darstelle, und die Marinebrigade Löwenfels in Breslau. Breslau wird meistens nicht so benannt, weil es nicht mehr zum deutschen Staatsgebiet gehört und deswegen nicht mehr so geschichtlich beobachtet wird. Ich habe das in meinem Buch und den Recherchen jetzt mal genauer auseinandergenommen und ich kann nur sagen, das Schreckensregiment, das die Marinebrigade Löwenfels in Breslau anstellt, ist also mit dem in Berlin also nicht zu vergleichen. Wird aber auch jetzt Thema jetzt nicht sein. Ich wollte nur darauf verweisen, dass das also eine sehr blutige Geschichte ist in Breslau und dass es eben zwei Orte gibt, an denen dieser Putsch also hauptsächlich am 13. dann stattfindet. Die Rechtsradikalen, wie gesagt, ziehen ihre Ideologie eigentlich aus dieser esoterischen Germanen-Mythos-Geschichte heraus. Es gibt da mehrere Organisationen, hatte ich erzählt, in der Kaiserzeit, Germanenorden und so weiter heißen die, teilweise Geheimorganisationen, teilweise auch nicht, obwohl dieses Geheim ist eher so, weil sie sich so logenmäßig da organisieren wollen, nicht weil sie verfolgt werden. Ihr Zeichen ist schon recht früh das Hakenkreuz, wie hier zu sehen ist, und der Torhammer. Beides, Torhammer und Hakenkreuz, werden immer heute noch verwendet. Und 1918, 1919 gründet sich dann eine Organisation daraus, die nennt sich Thule-Gesellschaft. Die Thule-Gesellschaft hat eigentlich nur 1920 Relevanz, hat dann da auch 2.000, 3.000 Mitglieder reichsweit. Schwerpunkt mit über 1.000 Mitgliedern in München, in Bayern. Und diese Thule-Gesellschaft, von da kommt das Hakenkreuz und von da kommt auch diese Ideologie, diese völkische Ideologie von den verschiedenen Blut, das es gibt und das in Folge da weiter wandert und dieser ganze Kram, der dann bei den Nazis später dann in ihrem Rassismus eine Rolle spielt, Antisemitismus, das ist alles bei der Thule-Gesellschaft vorhanden. Die Marinebrigade Erd wird nach der Niederschlagung der Räterepublik in München nach Bayern geschickt, nach München geschickt und hat dort Kontakte zur Thule-Gesellschaft und darüber kommt das Hakenkreuz zu der Marinebrigade Erd, die so teilweise sich das dann an den Stahlhelm malt. Auch Hitler hat in dieser Zeit Kontakt zur Thule-Gesellschaft. Auch Hitler nimmt das Hakenkreuz von der Thule-Gesellschaft so ein bisschen umgebaut, also die Haken gerade und so. Und auch die Ideologie nimmt er davon. Bloß bei Hitler ist ja so, 1919 weiß man noch nicht genau, wo der politisch da steht. Es gibt ja unterschiedliche Dinge, also Vermutungen, dass er da eher der USPD noch nahe stand. Aber Antisemit ist er auch damals schon gewesen. Jedenfalls das Hakenkreuz kommt von der Thule-Gesellschaft. Und die Marinebrigade malt sich, also einige malen sich das also an den Stahlhelm und deswegen wird auch ihr Lied dann Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-rotes Band, die Brigade Erd werden wir genannt, also ihr Song, den sie da raushauen. Das ist so unbekannt, das Hakenkreuz als politisches Zeichen, dass es also im Berliner Tageblatt dann extra so einen Artikel gibt, was denn das für ein mysteriöses Zeichen ist. Das muss den Leuten überhaupt erst erklärt werden. Also das kommt jedenfalls durch die Marinebrigade Erd und nicht durch Hitler erst ins Gespräch. Zum Putsch selber, der ist eigentlich vom Zaune gebrochen worden von Lüttwitz. Ich hatte das schon erwähnt. In Döberitz, dem Truppenübungsplatz, ist die Marinebrigade Erhard. Das sind 5.000 bis 6.000 Soldaten versammelt. Es gibt eine große Parade. Lüttwitz ist da, ein paar andere. Gustav Noske, der Reichswehrminister, nicht, darf nicht kommen, weil er ja für die Abrüstung zuständig ist. Die marschieren da alle lang. Es gibt da so Berichte und die sind da total. Finde das total toll, die Generäle, so eine zackige Truppe und so weiter. Und Lüttwitz sagt dann, also so eine tolle Truppe, die kann man jetzt hier nicht einfach abrüsten. Und er lässt sich da emotional tatsächlich hinreißen und sagt dann, wir marschieren auf Berlin. Und erst als er dieses Kommando gegeben hat, wir marschieren auf Berlin, erst da wird Kapp also informiert. Und er muss dann sehen, dass er seine Leute da zusammenkriegt. Es gibt so eine Art Netzwerk, rechtsradikales Netzwerk, das nennt sich Nationale Vereinigung, wo auch Kapp versucht, Kontakte und Geldmittel und alles so zusammenzukriegen, aber es gibt kein richtiges Konzept für diesen Putsch, also es ist kein Programm da, es ist noch nicht mal eine komplette Regierung da, das muss jetzt also alles schnellstens improvisiert werden. Letztendlich kann man sagen, wenn Lüttwitz an dem 13. nicht gesagt hätte, wir marschieren, hätte es wahrscheinlich gar keinen Putsch gegeben, aber er musste jetzt auch zuschlagen, weil wenn sie erstmal ihre Waffen abgegeben hätten, dann hätte es natürlich auch gar keine Möglichkeiten mehr für so eine, für einen Staatsstreich gehabt. Die marschieren also los, der dicke Kapp versucht jetzt irgendwie eine Regierungsmannschaft zusammenzustellen. Die Regierung kriegt mit, die Marinebrigade marschiert auf Berlin. Man trifft sich und überlegt, was können wir jetzt als Gegenmaßnahmen durchführen. Und verschiedene Generäle sind da. General von Seeckt sagt, also wir können hier jetzt militärisch nicht gegen die vorgehen. Wir werden wahrscheinlich unterliegen. Tatsächlich sind in Berlin nicht sehr viele Soldaten da. Wenn es da einen Kampf gegeben hätte, weiß man nicht, wer gewonnen hätte. Und da fällt auch dieser Spruch, Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. Jedenfalls, es gibt keinen Widerstand gegen den Einmarsch der Marinebrigade, die also in Berlin einmarschiert und die Sache dann erstmal militärisch unter Kontrolle hält. Wobei man jetzt sie sich nicht so da vorstellen muss, dass es nur so grimmige Leute sind mit Gewehren, die so da hinstampfen und so als Besatzungsmacht auftreten. Natürlich sind die vorderen Truppen, die gucken natürlich, ob da irgendwelche militärischer Widerstand sich zeigt. Aber der Einmarsch in Berlin selber ist ganz anders. Es gibt damals, wie gesagt, keinen Rundfunk und auch noch musikalisch kein Rock'n'Roll und so weiter. Das Einzige, was man damals zur Verfügung hat, ist Live-Musik, ist Marschmusik. Und jede militärische Truppe hat im Grunde genommen mindestens eine Kapelle dabei. Die Marinebrigade gleich mehrere. Jedes Freikorps hat 2, 3 Musikkapellen, die marschieren also vorne weg und so marschieren die ein, machen dann Platzkonzert und so weiter. Also es ist eher so eine Volksfestatmosphäre als so ein grimmiges mit der Knarre und jeder sieht zu, dass er Land gewinnt. Es sind gesagt, wie gesagt, 5.000 bis 6.000 Soldaten. Es sind auch 1, 2 Panzerzüge dabei und gepanzerte Fahrzeuge und so weiter. Also militärisch ist das in dieser Zeit schon eine Macht. Hier sieht man übrigens mal den Erhard, die nehmen also das Regierungsviertel ein, ohne Widerstand, die Regierung selber flieht, erst nach Dresden, da ist General Merker der Chef, hat ja auch den Beinamen Ebertsstädter Eroberer, weil 1919 sehr viele Räterepubliken abgesetzt hat. Denken Sie, sind in Sicherheit, aber Merker empfängt die schon mit einer schwarz-weiß-roten Fahne und sie sind da halb gefangen. Also sie sehen zu, dass sie gleich weiterkommen nach Stuttgart. In Stuttgart ist dann die Exilregierung im Grunde genommen, ist dann die Regierung im Exil. Und das ist auch sehr wesentlich, denn der Süden macht beim Putsch nicht mit. Also die Reichswehr im Süden, in Bayern und Baden-Württemberg, macht beim Putsch nicht mit. Da gibt es auch Streik am 15. und 16., so ein bisschen jedenfalls, aber es gibt nicht diese Auseinandersetzung, weil die Reichswehr einfach nicht auf der Seite von Kapp steht und von da aus kann die Exilregierung dann, Regierung im Exil regieren. Und das ist natürlich für einen Putsch schon mal ein schlechter Start, also wenn die Regierung, die man absetzen will, fliehen kann, weiter regieren kann und man da keinen Zugriff mehr drauf hat, wenn man gar kein eigenes Regierungsprogramm hat, also Kapp, der setzt dann, sagt dann, wir setzen die alte Verfassung von 1871 wieder in Kraft und solche Geschichten. Aber so richtig funktioniert das nicht. Vor allen Dingen ist die Problematik, dass sie, wie gesagt, die Regierung nicht fassen und dass sie die Gewerkschaften überhaupt nicht auf dem Plan haben. Die Gewerkschaften werden, wird also niemand davon verhaftet von den Leuten. Die Gewerkschaften können in Berlin unbehelligt sich treffen und den Generalstreik debattieren. Der Generalstreik ist eigentlich schon losgebrochen, oder zumindest die Ansätze sind schon losgebrochen. Das ist eine Reaktion der Basis sozusagen, die sich sofort sagen, wir verweigern uns. Und das, was man natürlich machen kann, man arbeitet nicht für diese neue Regierung, kein Handschlag für diese neue Regierung. Und das betrifft nicht nur Arbeiter, es sind auch gleich die Beamten, die da mitmachen. Und wenn eine Regierung keine Verwaltungsbeamten hat, die ihre Dinge da umsetzen, dann ist sie nicht handlungsfähig. Es gibt ja auch diese kleine Anekdote, wie derjenige, der diese ganzen Stempel zu verwalten hat, dass der die in seine Tasche packt und damit rausgeht. Und das heißt, die Regierung kann ihre eigenen Verlautbarungen nicht autorisieren, weil sie haben keinen Stempel, den sie drunter setzen können. Für uns vielleicht eher eine lächerliche Sache, dass da kein Stempel ist, aber das hat offensichtlich eine große Wirkung. Jetzt haben sie keine Stempel, sie haben keine Beamten, die was für sie unternehmen, also sie stehen relativ blöde da. Und das ist eben auch einer der Gründe, einer der wichtigen Gründe, warum dieser Putsch schnell scheitert. Das andere ist eben das politische Problem. Sie sind Rechtsradikale, sind aber keine Faschisten. Also Faschisten, so nennen sie sich nicht. Der Faschismus entsteht ja zeitgleich in Italien. Italien ist aber ein Kriegsgegner. Ein deutscher Nationaler wird sich nicht nach einem Kriegsgegner benennen. Ich denke, dass das eine Rolle spielt. Und es ist natürlich ein rechtsradikaler Putsch, weil es kann nur auf eine Militärregierung hinauslaufen. Denn das Problem ist, diesen monarchistischen Putsch können sie nicht durchführen. Sie fragen vorher bei den Hohenzollern, beim Kronprinzen an, wie sieht es denn aus, wenn wir das jetzt managen, setze dich wieder auf den Thron. Der sagt aber, nee, die Zeiten sind vorbei, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt nochmal eine Monarchie in Deutschland sozusagen an den Start kommt. Wäre auch nicht möglich gewesen, die Alliierten hätten das sicherlich verhindert. Aber das heißt, sie haben gar keinen Monarchen, den sie auf den Thron setzen können. Deswegen können sie gar keinen monarchistischen Putsch in dem Sinne machen. Das heißt, der Einzige, der sich eben da hinsetzen kann, ist Kapp selber. Das heißt, ein rechtsradikaler Putsch, der auf eine Militärregierung hinausläuft, die eben diese ganzen demokratischen Errungenschaften der Novemberrevolution abschaffen will. Von daher ist es ganz klar der erste rechtsradikale Putsch in der deutschen Geschichte. Deswegen ist eigentlich das Größte, also das Flugblatt, das die größte Verbreitung findet von den Kapp-Putschisten, die Lüge vom monarchistischen Putsch. Da versuchen sie sich also dann ein bisschen von frei zu machen. Aber es gibt, wie gesagt, kein richtiges Konzept und es ist alles eher nach hinten als nach vorne gewandt, politisch gesehen. Und mit dem Streik haben sie überhaupt nicht gerechnet. 12 Millionen Leute treten da, Menschen treten in den Streik. Ich will da noch kurz zu erwähnen, dass das natürlich nicht wie heute ist. Man ist im DGB, kriegt sein Streikgeld und dann kriegt man vielleicht noch ein Weihnachtsgeld und noch ein Geld. Sondern früher gibt es keine, es gibt diese Zentralgewerkschaft noch nicht. Es gibt zwar den ADGB, der schon sozusagen ein bisschen Vorläufer vom DGB ist, aber so richtig stimmt das auch nicht. Jedenfalls gibt es schon sowas, aber es gibt noch viele Gewerkschaften, die konfessionell organisiert sind und alles noch sozusagen kleinteilig, regional sind die dann in so Gewerkschaftssyndikaten koordiniert. Aber es ist nicht wie heute und es ist auch nicht klar, wenn man jetzt streikt, ob man das Geld, also ob man Streikgeld dafür kriegt für diese Tage. Erstmal weiß man nicht, wie es ausgeht mit dem Streik und ob die Gewerkschaft das wirklich bezahlt. Das muss man auch mal sehen oder der Arbeitgeber. Und damals hängen die Familien davon ab, von so einem Einkünften. Also wenn die Kohle nicht reinkommt, 2, 3, 4 Tage, dann ist für so eine Familie schon die Grenze erreicht. So, ne? Da ist Corona gar nichts dagegen. Und deswegen verlangt das den Leuten auch einiges ab. Das sollte man jetzt nicht einfach so sagen, die streiken einfach, ist kein Problem und so weiter. Das ist schon mit einer Konsequenz verbunden. Außerdem gibt es diese Streiks, es gibt ja unterschiedliche Arten von Streik. Man streikt eine Fabrik und so weiter, oder es gibt auch diesen totalen Streik. Und es gibt einige Städte, da wird der Streik total durchgeführt. Berlin zum Beispiel, Erfurt und viele andere Städte. Das heißt, die Wasserversorgung wird unterbrochen, Stromversorgung wird unterbrochen, Gas wird unterbrochen. Die Leute sitzen zu Hause in kalten Wohnungen. Es gibt keine Lebensmittelzufuhr mehr, weil das ganze Transportwesen zusammenbricht. Man kommt nicht mehr von A nach B. Es ist ein völliger Shutdown sozusagen. Da kommen dann diese Fotos zustande, wo die Leute dann in Berlin an diesen öffentlichen Pumpen stehen und sich mit Wasser zu versorgen. Das heißt, dauert dieser Streik ein bisschen mehr als eine Woche, gibt es ernsthafte Probleme für die Bevölkerung. Es trifft nicht nur die Putschisten selber, sondern es trifft auch die Leute teilweise ziemlich hart. Also ohne Wasser da zu sitzen, ohne Strom und ohne Heizung, ist schon eine Nummer. Ich wollte das nur mal erwähnt haben. Ja, und die Putschisten, wie gesagt, haben das militärisch im Griff. Und was macht der Littwitz? Militär ist ja seine Sache. Er hält erstmal eine Parade ab auf dem Tempelhofer Feld. Das funktioniert alles super. Aber außer dieser militärischen Sache haben sie also nichts im Griff. Der Streik, der Widerstand bricht dem Putsch das Genick, also der Widerstand und die Unfähigkeit. Und dann dieses wunderschöne Bild, 17. März. 100 Stunden hat es nur gedauert. Kapp sitzt im Flugzeug und haut ab nach Schweden, während Littwitz dann nach Ungarn türmt. Und jetzt muss man natürlich auch diese ganzen anderen Putschisten noch irgendwie bändigen. Und das geht nur so, indem sie sich alle wieder der Regierung unterstellen, dem Befehl der Regierung, also Marinebrigade eher, diese ganzen Putschtruppen. Oberbefehlshaber wird wieder die Generalität der Reichswehr. Also das wird wieder die Befehlsgewalt wird wiederhergestellt. Problematik ist jetzt, dass sich nicht nur ein Streik entwickelt hat, sondern in einigen Orten hat es auch bewaffneten Widerstand gegeben, der auch die Putschisten niedergerungen hat, wie in Gera und ein paar anderen Städten ist das so gewesen, sind aber Ausnahmefälle gewesen, also nicht die militärische Geschichte ist das Entscheidende gewesen, sondern der Streik. Aber jetzt nimmt diese Bewaffnung immer größere Formen an. Das braucht irgendwie ein paar Tage, bis das alles so läuft. Dass das überhaupt ins Rollen kommt, hat meines Erachtens damit zu tun. Es ist ja so kurz nach dem Krieg. Waffen sind noch viel in Umlauf. Es gibt sehr viele Männer, die irgendwie offensichtlich militärisch vorgeprägt sind. Und man denkt irgendwie in diesen Kategorien. Jedenfalls stellen man vielerorts werden diese Arbeitermilizen eben aufgestellt. Und da haben dann teilweise radikalere Kräfte auch ideologisch was mitzusagen. Also die wollen dann auch, stellen die Räterepublik und diese Geschichten wieder sozusagen auf die Tagesordnung. Die Dynamik gewinnt aber aus dem Putsch heraus. Es ist ja Generalstreik, es erscheinen keine Zeitungen, wenn nur Parteizeitungen oder Flugblätter. Von den Informationen, die man kommt, weiß man nicht, was es war und was man erfährt, was glaubt man, was nicht. Also im Grunde genommen glaubt man immer das, was man denkt, gefühltes Wissen sozusagen. Und daraus entwickelt sich dann eine eigene Dynamik. Beim Abzug der Truppen erstmal aus Berlin gibt es da ziemliche Massaker. Und man muss sich auch vorstellen, wie will man das jemandem erklären, dass die Truppe, die jetzt geputscht hat, auf einmal eine Regierungstruppe ist. Also es hat sich überhaupt nichts verändert, die gleichen Leute, die gleichen Uniformen, alles das Gleiche, aber sie sind jetzt keine Putschtruppen mehr, also das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich habe das auf diesem Bild nochmal versucht darzustellen. Auf der rechten Seite sind die Kapp-Soldaten, die ziehen ab. Auf der linken Seite sind die Reichswehrsoldaten, die ziehen ein. Die kann man nicht unterscheiden. Es gibt keine Möglichkeit, das irgendwie in Uniform irgendwie darzustellen. Und das ist natürlich, ist klar, dass das die Leute verwirrt. Das kann ich einfach mal überspringen. Das sind die Auseinandersetzungen in Berlin. Berlin hat, kann ich vielleicht noch die eine Geschichte erzählen. In Köpenick ist es so, da gibt es ein sozialistisches Verteidigungskomitee. Und es ist jetzt dort schon der 20. März angebrochen, also der Putsch ist schon zusammengebrochen. Jetzt die Neuigkeiten, oder Neuigkeiten sind es ja fast gar nicht mehr, die Informationen kommen langsam rum. Auch ans sozialistische Verteidigungskomitee, es sind jetzt Regierungstruppen vor Köpenick aufmarschiert, die sagen, die sollen ihre Waffen abgeben. Man diskutiert, sind das jetzt Regierungstruppen, sind das keine Regierungstruppen. Und man kommt zur der Auffassung, es sind jetzt Regierungstruppen, die vor Köpenick stehen, und man sagt also, gut, wir legen die Waffen nieder, alle gehen nach Hause, die Sache ist vorbei. Und dann marschieren in Köpenick dann am 20. bzw. 21. März da eine Soldatentruppe ein mit Hakenkreuz am Stahlhelm. Also das sind eben wieder Regierungssoldaten geworden, die aber vorher eben auf der Putschseite gestanden sind. Und die führen sich dann genauso auf mit standrechtlichen Erschießungen und so weiter. Von daher ist in dieser Zeit vom 17. bis 21. 22. alles sozusagen in Bewegung. Und das hatte ich ja heute schon in ziemlicher Ausführlichkeit erzählt. Auch Halle ist einer der großen Austragungsorte, wo sogar die Arbeiter mehr oder weniger gewinnen. Hier habe ich nochmal Willi Tschammer als Bild gezeigt, dieser 23-Jährige, der in der Innenstadt da an seinem Maschinengewehr erschossen wird. Aber wie gesagt, auf diese Details will ich jetzt nicht mehr eingehen. Es gibt verschiedene Schwerpunkte in diesen 1920, in diesem Aufstand, und das ist eben vor allen Dingen Mitteldeutschland mit Halle. Leipzig gehört auch noch mit dazu, auch in Leipzig gibt es über 100 Tote. Und das Ruhrgebiet. Aber das würde ich also gleichberechtigt nebeneinander setzen, Ruhrgebiet und die Sachen, die in Halle und Leipzig sich abspielen. Weil auch von dem, was dann daraus erwächst sozusagen, ist das, was in Halle passiert, eigentlich sogar noch wichtiger, weil es dann in das Jahr 1921 direkt hineinreicht. Die Frage ist jetzt, diese Organisierung entsteht, wie gesagt, spontan. Es gibt keine Offiziersränge in der Arbeiterschaft, deswegen sind das höchstens Unteroffiziere gewesen. Es gibt ganz selten mal einen Leutnant, der auf Seiten der Arbeiter kämpft. Deswegen sind sie nicht in der Lage, größere Truppen zu führen und so weiter. Deswegen sind das alles kleinere Einheiten, die so zusammen agieren können. Aber es ist eben nicht die Möglichkeit, eine Armee zu führen. Da bedarf es eines anderen Know-hows. Es gibt zwei Organisationen, die in der Bewegung jetzt, nachdem praktisch der Putsch zusammengebrochen ist, immer noch weiterkämpfen wollen. Und das ist zum einen die KPD. Die KPD will erst gar nicht mitmachen beim Streik. Also als sie in Berlin einmarschieren, trifft sich die Zentrale in Berlin und diskutiert darüber, und die Experten kommen zur Meinung, das ist eine Auseinandersetzung der bürgerlichen Klasse untereinander, das hat mit uns Kommunisten nichts zu tun. Wir kämpfen ja gegen das System, also gegen den Faschismus, ob da jetzt ein Lützow regiert oder ein sonst wie, ist ja völlig egal. Wir machen beim Streik nicht mit, und am 14. ist in der Roten Fahne ein großer Artikel, wo drin steht, warum die Kommunisten beim Generalstreik nicht mitmachen. Das ändert sich im Laufe des 14. Es gibt auch KPD-Gruppen, die am 13. schon mitmachen. Das sind aber welche, die sich praktisch dieser Vorgabe verweigern. Man sieht das sehr oft. Erst am 14., 15. steigt die KPD dann mit ein in diesen Generalstreik. Und dann, als er erstmal am Laufen ist, ist die KPD, gehört sie zu den Gruppierungen, die auf gar keinen Fall jetzt aufhören wollen mit dem Streik, weil die Minimalforderung der KPD ist ja die Maximalforderung, also die proletarische Revolution. Die wollen sie jetzt auf Teufel komm raus durchsetzen. Man kann das an allen Punkten sehen. Also in Leipzig habe ich das sehr schön nachvollziehen können. Auch zu den wahnwitzigsten Aktionen rufen die dann immer noch auf, weil eben der bewaffnete Kampf, das ist Parteiprogramm der KPD 1920, nicht mit einer parlamentarischen Wahlen an die Macht kommen, sondern durch den bewaffneten Aufstand. Und es ist bewaffneter Aufstand, deswegen will man den natürlich befeuern. Und die andere radikale Gruppe, linksradikale Gruppe, die das vorantreibt, ist der FAUD. Die ist ein bisschen kleiner noch als die KPD. Sie hat ein paar Schwerpunkte, wie zum Beispiel im Ruhrgebiet, aber auch hier Erfurt, Sömmerda und so, da gibt es einige Gegenden, wo die sehr wichtig sind oder sehr stark sind und die eben auch diesen Kampf jetzt weiter führen wollen. Also das sind die beiden Kräfte, die da eine Rolle spielen. Im Ruhraufstand eskaliert das dann. Der Ruhraufstand ist eigentlich auch erst nach dem Kapputsch, geht das richtig los. Es sind ungefähr so 40.000 bewaffnete Arbeiter. Das ist der größte Aufstand in der deutschen Geschichte. Dann in der Neuzeit gibt es nie wieder. Zu dem Mythos Ruhraufstand muss man natürlich wissen, dass das auch mit dem Versailler Vertrag zusammenhängt. Es war einfach so, dass es ein Zusatzprotokoll gab, dass das Ruhrgebiet entmilitarisiert war. Das heißt, da war ganz wenig deutsches Militär, eigentlich war da nur Sicherheitspolizei. Und die konnte von diesen Arbeitermilizen überwältigt werden. Bevor dann die Reichswehr mit den Freikorps einmarschieren konnte, mussten die erstmal die Entente sozusagen um Erlaubnis bitten. Das hat ein paar Tage gedauert, deswegen konnte sich dieser Ruhraufstand überhaupt nur so darstellen, wie er sich dargestellt hat. Eine Chance hatte das eh nicht, weil es war nur das Ruhrgebiet sozusagen isoliert. Und nur das Ruhrgebiet isoliert wäre nicht lebensfähig gewesen. Ja, die marschieren dann ein, das Bild ist sozusagen, zeigt nur dann das Endergebnis. Ja, ich will jetzt noch auf ein, zwei Personen zu sprechen kommen, die sozusagen als legendäre Gestalten bis heute uns irgendwie erhalten geblieben sind. Das eine ist Max Hölz, habt ihr sicherlich schon mal gehört, aus dem Vogtland. Der Revolutionär, der in der KPD ist, aber eigentlich mit der KPD dann nicht mehr so viel zu tun hat, weil er macht eigentlich nur Politik nach seinem eigenen Gutdünken. Und er macht sich einen Namen 1920, indem er dann da die Politik der verbrannten Erde umsetzt. Hier die berühmte Postkarte mit den 5 abgebrannten Willen, die dann in Bewegung gesetzt wird. Und es sind so einige legendäre Geschichten über ihn erhalten. Es gibt ja dieses Buch vom Weißen Kreuz zur Roten Fahne, das sich so als Abenteuerlektüre ganz gut liest. Was davon tatsächlich stimmt und nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber auf alle Fälle ist es ein geiles Buch, das kann man mal so lesen, glatt und ohne Widersprüche. Natürlich gehe ich genau von ihm, ja, weil das ist natürlich irgendwie, er wird ja als Terrorist bezeichnet und er sagt ja, wir brennen die alle nieder, das ist jetzt nicht für ihn, das ist eigentlich gegen ihn gerichtet. Aber wir sehen das heute eher mit Sympathie, aber das ist anders gemeint. Ich sah bei Hölz nur Vorsicht, Vorsicht. Also ich finde Teile von Charakterzüge und sowas, also er ist ein Macher sozusagen, der rote Freikorpsführer und das ist auch sehr witzig da, einige Geschichten, aber ich wäre bei Max Hölz etwas vorsichtig. Ich will es mal an diesem Plakat darstellen. Es gibt ja ein Plakat von ihm, wer Max Hölz nochmal Präsidenten anspricht, der wird also gleich drangsaliert. Und das ist ein anderes Aufruf, Diktatur des Proletariats. Ne? Also jeder Bürger wird erschossen, der sich nicht den Anordnungen der militärischen Oberleitung, also von seiner Anordnung, beugt. Ne? Die ganze Stadt angezündet und die Bourgeoisie abgeschlachtet, ohne Unterschied des Geschlechts und des Alters. Und wenn man jetzt hier Bourgeoisie also mit anderen durch andere Begriffe ersetzen würde, wäre man hier in einer ganz komischen, einem ganz komischen Ding drin. Also ich sage nur, ich will den nicht diskreditieren, Max Hölz, aber es gibt ein paar Dinge an seinem Vorgehen und Wesen, da muss man, also würde ich ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Max Hölz ist ja dann also in Halle, ein Jahr später ist er ja eine sehr wichtige Person, aber das spielt 1920 noch keine Rolle. Kommen wir nächstes Jahr noch zu. Ja, und die andere legendäre Gestalt, Karl Plättner, hier das berühmte Polizeifoto, das berüchtigte Karl Plättner ist, also taucht gleichzeitig praktisch mit Max Hölz auf. Nach dem Ruhraufstand, der Ruhraufstand wird ja dadurch beendet, dass Severing, das ist der Innenminister, versucht mit den militärischen Leitern der Aufständischen zu reden und die dazu zu bringen, die Waffen abzugeben, zu sagen, es hat keinen Zweck, was soll das hier, das Ruhrgebiet alleine, also und der schafft das auch, die also so zu überreden. Aber er kann natürlich nicht alle erreichen, weil es gibt radikale Führer, die sich auf keinen Fall ihm unterstellen, also keinen Fall irgendwelche Waffen abgeben wollen. Alle sind auch gar nicht einfach zu erreichen. Das ist von vornherein ziemliches Chaos. Also alle machen nicht mit. Und das führt dann so weit, dass das Bielefelder Abkommen am Ende von vielen Leuten aus der KPD als Verrat angesehen wird. Ein Verrat am bewaffneten Kampf. Denn hätte man dieses Bielefelder Abkommen nicht gehabt, hätte man ja gewinnen können. Und das ist eine der Fakten, die dazu führen, dass die KPD sich spaltet in KPD und KAPD, Kommunistische Arbeiterpartei Deutschland. Die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands ist zunächst größer als die KPD und da sind nur die wirklich Wahnsinnigen drin. Also Leute, die sagen, wir wollen jetzt hier den bewaffneten Kampf und damit wollen wir das System zerstören und wir wollen damit die proletarische Revolution durchführen. Eigentlich wunderbar, aber auch komplett verrückt. Und diese Leute, die das voranbringen, das ist vor allen Dingen Karl Plättner, das ist der militärische Leiter der KAPD, Max Hölz und so ein paar andere gehören dazu und die setzen das genauso um. Es werden Bombenanschläge gemacht, es werden Banküberfälle gemacht, um die Parteikasse zu füllen. Das heißt, es ist keine Partei, es ist eigentlich eine Organisation, die eben bewaffnet kämpfen will. Und die setzen ihr Programm dann tatsächlich 1:1 um und gehen dann ein Jahr später im mitteldeutschen Aufstand unter, weil ihre Aktivisten das eben 1:1 umsetzen. Dann werden sie erschossen im Knast oder sind halt anderswertig kaputt. Das sind keine Anarchisten, auch wenn dieses Plakat das vielleicht nahelegen würde. Das ist ihre Gewerkschaft, die sie da gründen. Also nicht Gewerkschaft, sondern so eine Basisorganisation, die AAU. Auf keinen Fall wählen, sondern die Basis soll sofort die Macht übernehmen. Man soll die Betriebe übernehmen, man soll das sofort umsetzen, also ohne Kompromisse sozusagen. Das ist ihre Antwort. Und sie, wie gesagt, sie stehen auf marxistischer Grundlage, deswegen kann man sie nicht zu den Anarchisten zählen. Weltkrieg. Zu Karl Plättner ist noch zu sagen, dass der ganzen Sache noch einen draufsetzt, sogar also nachdem sogar der mitteldeutsche Aufstand verloren geht, sagt er, wir haben deswegen verloren, weil wir nicht radikal genug gewesen sind. Das ist immer so das Radikale, es muss noch radikaler gehen. Und dann entwirft er diese Schrift, der organisierte Rote Schrecken, das ist die radikalste und ja auch von der Wortgewaltigkeit her, also das Radikalste, was in der Neuzeit in deutscher Sprache entstanden ist, der organisierte Schrecken, geht halt davon aus, also eigentlich ist der Slogan von ihm, enteignet die Enteigner, was er marxistisch ausdrückt mit diesem Zungenbrecher, die Propitation der Propertät. Kannst du das? Ja, wie war es? Ja, also das ist marxistisch. Das heißt eigentlich, enteignet die Enteigner. Und er sagt, bildet Bannen, organisiert euch, überfallt die Sparkassen, überfallt die Bankiers, holt euch das Geld, verteilt es an die Leute, steckt euch selber was in die Taschen, jedenfalls macht das, setzt das um sofort und hier. Und so zieht er dann auch mit seiner Truppe durch die Lande, vor allen Dingen hier in diesem Gebiet, Mitteldeutschland und so weiter, und macht das also ungefähr ein Jahr, bis sie 1922 irgendwann Hops nehmen und dann sitzt er im Knast. Ja, eigentlich ein interessanter Typ, aber da kommen wir vielleicht auch nächstes Jahr nochmal zu, weil der, wie gesagt, im Kaputsch noch nicht so eine Rolle spielt, aber eben durch diese Spaltung in der KAPD trotzdem wichtig ist, also mit Max Hölz sozusagen auf einer Liga spielt. 1922 ist auch im Übrigen das Ende von Kapp selbst, weil Kapp selbst, will ich noch anfügen, hatte ich erwähnt, ist ins Exil geflohen. Man sagt in Deutschland dann, es gibt für alle Straftaten im Zusammenhang mit den Kapputschen Amnestie, also ob man jetzt Rechter oder Linker war, ist egal, alle, es gibt keine strafrechtliche Verfolgung, außer 7 Hauptakteure von den Putschisten, die soll man vor Gericht stellen. Also Kapp, Jago, Ludendorff und so ein paar will man vor Gericht stellen. Von denen landen dann noch ein paar vor Gericht, nur einer wird verurteilt, der Jago, das war in Kaiserszeiten, war das der Polizeipräsident von Berlin, der sollte Innenminister werden bei Kapp, der wird da zu einem Jahr festungshaft verurteilt, da sitzt er 3 oder 4 Monate von ab, ansonsten passiert eigentlich nichts. Aber als der Prozess ist gegen Jago, sitzt der Kapp in Schweden und will erst ein Buch schreiben, Bekenntnisse eines Reaktionärs, fängt an zu schreiben, aber das ist dann doch nichts für ihn. Er will wieder auf die politische Bühne zurück und denkt auch, das wird gebraucht und denkt sich, ja, wenn ich jetzt nach Deutschland zurückfahre und dann wird ein großer Prozess gegen mich gemacht, bei dem Prozess kann ich dann eine große Rede schwingen und dann bin ich wieder sozusagen auf dem Podium zurück. Er stellt dann auch Forderungen an die deutsche Regierung, er würde nach Deutschland zurückkommen, wenn ihm das und das gewährt werden würde, aber da sagt das Gericht, nee, nee, wir machen hier keine Extrawürste für dich, du kannst zurückkommen oder dann kriegst du eben Prozess wegen Hochverrat, dann sitzt du erstmal so lange im Knast. Selbst darauf lässt er sich ein, weil er denkt, dieser Prozess ist sozusagen seine Bühne und er fängt dann auch an, eine umfangreiche Verteidigungsrede auszuarbeiten, also seitenweise ist er da am Machen und dann merkt er irgendwie, oh, das eine Auge irgendwie belegt, irgendwas stimmt da nicht, lässt sich untersuchen und dann stellt man fest, Krebs. Er wird noch operiert, aber zu spät, also er stirbt 1922, bevor der Prozess gegen ihn eröffnet wird oder bevor der abläuft. Die Zeit ist eh über ihn weggegangen, weil er hat sich ja als Reaktionär selber bezeichnet. Mittlerweile sind andere Kräfte am Werken. 1923 gibt es ja dann diese Hyperinflation. Hitler hat sich mit Ludendorff zusammengetan. Ludendorff ist immer der, der im Hintergrund die Strippen sozusagen zieht und auch bei dem Hitler-Ludendorff-Putsch nochmal zusteht. Hitler ändert dann daraufhin seine Taktik nach dem gescheiterten Putsch. Sein persönliches Vorbild ist Mussolini. Er bezeichnet sich auch als Faschist. Also er ist Faschist, das ist eine wesentlich modernere politische Strömung als das, was Kapp dargestellt hat. So dass also Kapp sozusagen 1922 schon überholt ist. Ludendorff ist dann ab 23 auch nicht mehr mit von der Partie. Es wird ja dann auch mit Hops genommen und lernt dann allerdings eine Frau kennen und wird dann auf einmal total esoterisch, weil die hat so einen esoterischen Fimmel und ihr habt vielleicht die Ludendorffer schon mal gehört. Das sind dann so Tannenbergbund, die haben doch so eigene Friedhöfe und so ein Zeugs. Das fängt alles da 23, 24 in diesem Zusammenhang an. Das ist jedenfalls dann die Geschichte von Hitler, die im Grunde erst mit 23, 24 dann voll einsetzt. Da spielen natürlich viele Leute, die bei Kapp schon mitgemischt haben, dann wieder eine Rolle. Die sind dann auch in der NSDAP und so weiter. Aber es ist ein neuer Entwicklungsschub. Ich würde das nicht einfach so 1:1 setzen. Bei den Linken geht es dann so weiter. Ich hatte erwähnt, es gibt diesen Linksruck im Grunde genommen. Also es gibt auch SPD-Leute, die jetzt in die USPD bzw. in die KPD gehen, weil sie sagen, wie die SPD sich verhalten hat, dass sie jetzt einfach diese Freikorps-Typen wieder also in die Reichswehr übernimmt. Das ist nicht okay gewesen und gehen also einen linkeren Weg. Die KPD verändert sich. Der wichtige Mann wird Paul Levy. Das ist derjenige, der dann durchsetzt, dass die KPD auch an Wahlen teilnimmt. Bis dahin ist das ja so, dass man sagt, wir können die Revolution nur als bewaffneten Kampf durchführen, er setzt das durch. Und damit eröffnet er ja diese Möglichkeit, dass die USPD mit der KPD sich vereint und dann diese KPD entsteht, die historisch mit Ernst Thälmann und so weiter in Verbindung gesetzt wird. Insgesamt gibt es dann im Deutschen Reich aber einen Rechtsruck nach dem Kapp-Putsch, parlamentarisch gesehen zumindest, insofern als das zeitgleich mit dem Putsch, also ein bisschen später sollte das sein, die DNVP und die DVP, die beiden Rechtsparteien, versuchen, eine verfassungskonforme Initiative in Gang zu setzen. Sie wollen also möglichst schnell Neuwahlen machen, weil im Januar 1919 ist ja die Nationalversammlung gewählt worden in Weimar. Es gibt ja noch keine Verfassung. Und die Nationalversammlung will erst die Verfassung ausarbeiten und dann wird der erste Reichstag gewählt. Der kann ja erst gewählt werden, wenn es eine Verfassung gibt. Es gibt aber keine zeitliche Limitierung, wie lange die da debattieren wollen. Deswegen ist 1920 so ein Punkt, wo die Rechten Druck machen. Ihr Ziel ist, dass Ebert wegkommt als Reichspräsident. Und sie wollen auch den Reichspräsidenten vom Volk wählen lassen. Dann hoffen sie, dass sie Hindenburg oder irgend so einen dann als Reichspräsidenten durchsetzen können. Tatsächlich ist dann bei der ersten Reichstagswahl so, dass die Linken Einbußen haben und die rechten Parteien also mehr Stimmen auf sich vereinigen können. Das heißt, man kann den Kapp-Putsch nicht einfach so als isolierte Geschichte sehen. Es ist praktisch ein Katalysator, wo diese Entwicklung, Spaltung rechts und links und diese auch innerhalb der linken Bewegung, das also befördert wird. zur Relevanz der Linken, der Linksradikalen, die ich, wie gesagt, ich warne immer vor diesen militärischen Sachen, sage, wir hätten noch einen drauflegen, noch eine Kohle draufgelegt, dann hätten wir gewonnen. Wir waren nicht radikal genug, will ich nur mal so einen Vergleich noch ziehen. Im Ruhrgebiet sind es ungefähr 40.000 bewaffnete Arbeiter. Das ist also die höchste Form der Höchststand von Bewaffneten. Die Milizen, die aber auch nur als Miliz, also nicht als jetzt mit Oberkommando tatsächlich richtig als Armee strukturiert sind. Die Einwohnerwehren in Deutschland werden nach dem Kapp-Putsch kurzzeitig verboten, dann nochmal erlaubt. In Bayern werden sie nie verboten. In Bayern gibt es dann das große Landesschießen 1920, wo alleine auf München 40.000 bewaffnete rechte Milizionäre auftreten. Das ist ein Foto, Deutschland über alles, seht ihr, jeder hat ein Gewehr in der Hand, 40.000 nur in München. Und alle Einwohner wären in Deutschland zusammengekommen, genommen kommen auf 2 Millionen Mitglieder, die vereinen sich dann 1920 in der Orgesch, Organisation Escherich, das ist ein Forstrat Escherich, das ist derjenige, der die in Bayern führt. 2 Millionen Leute haben allein die Einwohnerwehren mit der Knarre in der Hand. Die werden dann verboten, das ist den Alliierten natürlich sagen, wir wollen nur 100.000 Soldaten, aber 200.000 Milizleute mit der Knarre, das geht nicht, die werden dann verboten. Aber ich wollte es nur mal so deutlich machen, in welchen Relationen man sich da bewegt, wenn man sagt, wir können den bewaffneten Kampf mal locker gewinnen, da werden wir mal auf den Keks hauen. Soweit meine Ausführungen zum Kapp-Putsch. Ich hoffe, ein paar Infos waren für euch dabei. Wenn ihr noch Fragen habt und so weiter, dann nur zu, dann beantworte ich die. Danke.